We have ignition. Ich hatte ja lange immer diese In-Ear-Kopfhörer, wo ich einfach, ich bin sehr markentreu. Ich kaufe mir nicht nur von derselben Marke dasselbe Produkt, sondern ich kaufe mir dasselbe Produkt immer wieder, so lange, bis es kaputt geht. Und ich hatte immer diese In-Ear-Kopfhörer, wo relativ verlässlich nach so 2-3 Monaten irgendwas an der Verkabelung kaputt ging und eine Seite nicht mehr ging. Wo man jetzt daraus lernen könnte und sagen könnte, okay, jetzt gehe ich zu einem besseren Produkt über. Richtig. Aber ich finde gut, dass du dann treu bleibst, weil dir gefällt ja per se das Produkt, dir gefällt nur die Kabelverarbeitung nicht. Sagen wir es so, mir gefällt das Produkt, mir gefällt nur nicht, dass das Produkt nicht funktioniert. Aber das Produkt gefällt die Idee mir. Des Produkts. Ja, total. Es ist alles gut. Es ist so, wie du ein wunderschönes Auto hast, das fährt halt nicht. Ja. Aber du sagst, ich will jetzt nicht ein anderes Auto, ich will dasselbe Auto, das fährt. Und da ist der Fehler, glaube ich. Yep. Ich glaube, relativ gut. Ich glaube, da ist der Fehler, genau, dass du sagst, dass du dem Auto treu bleibst. Und da war es dann auch so, dass ich mich immer entscheiden musste, will ich den Kopfhörer, der noch funktioniert, auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, weil ich dachte mir, es ist so ein bisschen wie Tennisarm-mäßig, dass du dann einen Arm mega stark, läuft jemand durch, dass du einen Arm mega stark trainierst und den anderen gar nicht und irgendwann siehst du dann total merkwürdig aus. Wenn du morgens aufs Handy guckst, also das Erste, was ich morgens mache, ist aufs Handy gucken. Mhm. Und dann kurz bei Twitter checken, Nachrichten checken. Und dann liege ich halt noch so und mein Nachttisch ist rechts neben dem Bett. Also wache ich halt so auf und nehme das Handy mit der rechten Hand und ein Auge ist noch zu. Also das linke Auge wird noch so halb verdeckt von Kissen und so. Dann gucke ich halt also so um die 5 bis 7 Minuten gucke ich dann auf mein Handy mit einem Auge und dann kommt es jeden Morgen zu dem Moment, wo ich halt dann aufstehe, richtig, und das Licht anmache und mit beiden Augen gucke und ein Auge ist doch völlig what? Was passiert hier gerade? Ja. Weil das noch gar nicht an das Licht gewöhnt ist. Das ist ein dummes Auge, als ob das nicht checken würde. Ohne mein Nachbar. Er arbeitet schon. Nö, ich bleib noch liegen. Dann denke ich mir, redet miteinander. Kommunikation ist alles. Ja, nein, es wird vergessen. Das ist doch diese alte Piratensache. Schlaf noch ein bisschen. Dass sie die Augenklappe hatten für ein Unterdeckauge und ein Oberdeckauge. Weil Unterdeck ist stockdunkel, weil da kannst du kein Feuer machen, weil da ist das Schießpulver. Deswegen kannst du da keine Flammen haben unter Deck. Warte, ganz kurz. Und deswegen hast du als Pirat die Augenklappe. Die haben nicht ihr Auge verloren. Naja, es gibt verschiedene Theorien. Das habe ich schon oft diskutiert und ich habe schon viele kluge Kommentare bekommen, die ich nicht gelesen habe. Meine Theorie ist immer noch, aber dann denke ich mir, warum machen das nur die Piraten? Warum machen das nicht die normalen Seeleute? Die haben ja dasselbe Problem, dass sie unter Deck dann die Kanonenkugel holen müssen und dann überdeckt dann die Kanone, der werfen müssen. Und damit herzlich willkommen zur großen 1-2-3 Piratenfolge. Die große 1-2-3. Haben wir 1-2-3? Ja! Piratenfolge. 1-2-3. Was sind denn Theorien zu. Erstmal, dein Name ist Florentin Bild, mein Name ist Stefan Schieße. Vielleicht, ganz kurz, kannst du ja nachher rausschneiden. Das Folgende kannst du im Schnitt beurteilend herausschneiden. Ja. Es geht los ab jetzt! Vielleicht haben wir am Anfang ein exquisites Intro gehört, das von unserem Hörer uns zugeschickt wurde. Vielen Dank dafür, dass ihr versucht, auch uns zu unterstützen in unserer momentanen Intro-Armut. Vielen Dank an den Hörer, dessen Namen ich nicht parat habe. Dennis. Aber danke, dass du uns geholfen hast mit diesem interessanten Intro. Cool. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich bin gespannt und freue mich, das zu hören. Wir kehren jetzt zurück zur normalen Folge. Piraten. Papageien, ist es ein Thing? Hatten die wirklich Papageien? Ja, ich glaube, Piraten, das ist einfach so ein bisschen. Piraten sind die modernen Cyborgs. Weil die haben so, okay, ich habe mein Auge verloren. Augenklappe. Hand verloren. Oh, ich habe meine Hand verloren. Haken. Ich habe meine Zunge verloren. Papagei. Warum vor allem der Haken? Also, was hat das für einen praktischen Nutzen? Was machen die? Jetzt kann man sagen, Piraten steuern. Die sind an diesem großen Steuerbord. Haken, eher nicht so sinnvoll. Sie sind am Kämpfen. Haken geht so sinnvoll. Warum kein Schwert als Die lassen Hand? Sich so abseilen. Die hängen sich wie so eine das habe ich nicht verstanden. Tartanbahn. Heißt es Tartan? Ich dachte immer Tarzan. Weil man wie so Tarzan sich an so einer Liane festhängt. Tartan, was ist denn? Tartanbahn. Aber ist Tartan nicht dieses rote Material, was man bei so. Tartan ist doch der türkische Sänger. Tartan Budgie. Ernsthaft, was ist Tartan? Weil ich dachte, das ist rote Material. Du kennst dieses fluffige Material, wo man drauf läuft. Das rote, was man so auf Sportplätzen hat, wo man einmal im Kreis läuft. Nein, das. Ja. Und ich dachte, das heißt Tartan. Das ist Granulat. Ach, das ist Granulat. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Aber es gibt noch andere. Wie heißt nochmal dieses das rohe Fleisch, was auch so ähnlich heißt? Tatar. Nicht zu verwechseln mit der Geste des Präsentierens. Tada. Und dann gibt es noch ein Tete-a-Tet. Und Tetrapack. Und vis-à-vis. Aber niemand weiß, was das ist. Naja. Zurück zu niemand, zurück zum niemand spricht Französisch. Ich glaube, das ist gemacht, weil du denkst ja, jedes, was du dir an die Hand hängen könntest, hat Nachteil. Gabel, naheliegend. Oh, kannst du aber ein nicht. Ein Schweizer Taschenmesser wäre am besten, wo du so nach und nach das rausklappen kannst, was du wirklich gerade brauchst. Glaube ich, gab's. Muss ich ein Segel hochspannen? Nehme ich den Segel hochspannen, Gerät-Ding. Ich glaube, das ist wieder so ein Hollywood-Ding, dass man einfach wollte, diese Geste, die für die anscheinend Piraten bekannt sind, dass Captain man sich Hook. So an der Takelage. Ach, come on, Alter. Entlang sausen lässt, flitzen lässt. An der Stelle, Entschuldigung, dass ich das Thema ändere. Aber kommen wir zu. Kannst du vorher bitte deinen Themenänderungsantrag stellen? Weil angenommen, ich hätte jetzt noch drei Gags gehabt zum Thema. Die werden jetzt einfach über Bord, hätte ich die werfen müssen. Aber gut. Gut, möchtest du den Anker werfen und dass Nein. wir bei dem Schiffsthema bleiben? Themenänderungsantrag genehmigt. Alles klar. Kommen wir zu der neuen Rubrik, die ich, weil ich habe jetzt mehr Zeit, ich bin arbeitslos, deswegen möchte ich immer mehr. Ja, du bist auch anstrengend. Du schreibst andauernd, was wollen wir besprechen? Hast du dieses Essay schon gelesen? Dann schreibst du noch ein paar Sachen und du denkst die Rubriken aus. Bitte. Ich möchte mehr beisteuern zum Podcast-UFO. Ich hab mir in meiner, sag ich mal, regenerativen Phase über den Jahreswechsel hinaus einige alte Folgen angehört. Und mir ist aufgefallen, dass ich nicht der produktive Teil des Teams bin. Ich bin, du stehst am Ruder, du ruderst und ich bin eher so der, oh, ich muss mir kurz die Schuhe binden und das so 20 Mal pro Stunde. Er ist übers Bord gegangen. Ja. Mann über Bord Manöver und dann muss man, das dauert dann und dann werden Leute, wir verlieren Leute, es ist alles anstrengend. Deswegen kommen wir heute zu meiner neuen Rubrik. Das Wikipedia-Fundstück der Woche. Woche. Über Wikipedia müssen wir auch noch mal eine ganze Achtung. Folge lang reden. Okay. Und zwar suche ich immer was raus und du liest es vor. Okay, da sage ich dich. So ein Lesetest oder was ist das jetzt? Sind da viele Fremdwörter dran? Ich saß drei was? Wochen an dieser Rubrik. Ich verstehe die Konzeption nicht. Warum muss ich es lesen? Stefan, ich habe mir das ausgedacht. Also bitte tu mir den Gefallen und spiel mit. So, es so, ist schon jetzt. Hier, folgendes. Bildschirmfoto 2018, 1.23. Ja, guck mal, welcher ist heute? Um 0 Uhr, wann? Guck mal, das habe ich gestern gemacht. Aber um 0 Uhr, wann hast du 0 Uhr 29. es war sogar vorgestern schon dann. Thunfisch. Abgeleitet von Buvel, Tuno, ich eile, ich rase, ich schieße entlang. Das ist mein Internetfundstück der Woche. Das Wort Thunfisch ist abgeleitet von dem altgriechischen Wort Tuno. Das heißt, ich eile, ich rase, ich schieße entlang. Das klingt vor allem wie der Anfang von einem coolen Lied. Ich schieße entlang. Ich rase, ich reise entlang. Ey, cool. Vor allem, ja, weil die ziehen ja wirklich, die sausen ja auch durchs Wasser und lassen dann ihre Eier los und fahren dann wieder flussaufwärts und sagen tschö. Aber es ist ja unglaublich auch, was altgriechisch für eine Ausdruckskraft hatte. Ne? Das, was wir Nee, im Gegenteil. Das, was wofür die Griechen ein Wort hatten, Tono, dafür müssen wir umständlich sagen, ich eile, ich rase, ich schieße entlang. Ich eile, ich rase. Ich schieße entlang. Das ist so geil. Vor allem, ich schieße entlang. Yeah. Also als ob in dem Verb Tono schon entlang. Also du kannst ja auch sagen, ich schieße voran oder ich schieße hinzu. Aber entlang, er sagt ja schon, dass es irgendwas Längliches ist, wo man vorsteht, wo man links so einen Schatten sieht, der plötzlich vorbeischießt. Ja. Es ist schon, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, dessen Nachname auch aus dem Altgriechischen oder sowas kommt und heißt nicht die Kinder, Ausrufezeichen. Nein. Nein, das ist nicht dein Ernst. Ich weiß, wie der Nachname war. Das ist zu lustig für die Realität. Nein, ich weiß nicht, wie der Nachname war. Ich meine, was wie Burg, Bichler oder so. Und das kann man sagen, das kommt daher das Wort. Und es heißt übersetzt nicht die Kinder. Weil es irgendwann so einen Schießbefehl gab, wo man nicht die Kinder umbringen sollte oder sowas. Und deswegen hat jemand gesagt, geiler Name. Ja. Ich heiße so. Hat jemand den Namen schon? Kann ich den Namen haben? Kann ich den Namen haben? Hey, hör mir mal zu, bitte. Kann ich das als Nachnamen haben? Ja, komm, halt jetzt. Hau ab jetzt. Alles klar. Thomas Burgbichler, Instagram. Alle hatten Scheißtag. Ich habe einen neuen Namen. Yo. Wie das damals war, als man sich Namen gesucht hat. Oder zum Beispiel Volvo, wo unser Lateinlehrer gefragt hat, als wir gesagt haben, als wir mal wieder rebelliert haben und die Stühle gegen die Tafel geworfen haben. Ihr wart eine wilde Klasse. Gesagt haben, wir brauchen nie Latein, hat er gesagt, Arete. Was? Ihr kennt doch zum Beispiel die Autofirma Volvo. Oh. Und dann die alle so still geworden. So, ja, stimmt, er hat recht. Er hat relatable, er hat etwas gesagt, das wir schon wissen. Boah, krass. Leute, die Französisch gewählt haben, diese Noobs, die wissen nicht, was Volvo bedeutet. Und Alter. So, stimmt, ja, Volvo. Und er so, naja, aber wisst ihr auch, was Volvo heißt? Boah, nee, krass, Alter, stimmt, er hat recht. Er hat uns jetzt am Haken. Ohne Scheiß, er hat vielleicht recht. Und er sagte, Volvo heißt, ich walze alles nieder. Ja. Und das ist, wo ich dachte, ich walze alles nieder. Wo ist das alles drin? Wo ist das Niederwalzen her? Ich rolle es doch nur. Volvo. Ja, aber er hat es damals gesagt, als ich walze alles nieder. War es eine Kritik an der Automobilindustrie? Audi? Audi heißt? Ich horch. Horch! Ja, genau. Horch! Ja, der Imperativ. Mensch, wie gebildet, Mann, ey. Geil! Latein, ey. Latein ist die ultimative, ist nicht nur, da, es geht nicht nur darum, wie man spricht, es geht auch darum, was man, wie viel Aufwand man betreiben muss. Also, Beispiel. Salve heißt Hallo du. Ja. Salvete heißt ihr. Es ist also, deren Form von Hallo unterscheidet schon zwischen Mehrzahl und Singular. Und dann auch noch dieses Bravo, Brava-Nummer. Also du musst mit einer Frau anders reden als mit einem Mann. Du musst so viel Aufwand betreiben, um ein Wort zu sagen. Das ist mein Argument. Aber stimmt, es ist eine Strebersprache. Das gibt es im Deutschen nicht. Nein. Hallo ihr, man sagt Hallo ihr. Hallo du. Hallo Leute, würde man sagen. Hallo da. Also Salvete ist gleich Hallo Leute. Ey, man muss sich schon bei den einfachsten Dingen muss man sich schon Gedanken machen. Ich glaube, wenn du in einem Lateinland warst damals oder halt zum Bäcker gegangen bist, er würde wie ich sein und mir vorher sich überlegen, was man gleich sagt, wenn man drankommt. Das macht doch jeder von uns, oder? Jeder geht doch morgens zum Bäcker und überlegt sich schon in der Reihe, wenn du der Dritte bist in der Reihe, überlegst du dir schon, ich sag bestimmt den Satz, ich hätte gerne ein Laugenbrötchen und ein belegtes Gouda-Brötchen. Den gehe ich so oft durch in meinem Kopf, dass er perfekt kommen muss. Vor allem das Krasse ist ja, es gibt ja nicht nur Latein, es gibt ja noch das Latein des Lateins. Altgriechisch. Ja. Also wer denkt, Latein ist krass? No. Und das mag ich an der Realität. Das mag ich an der echten Welt. Dass es immer noch ein Step höher gibt. So, keine Ahnung, du spielst. Seitdem du die echte Welt entdeckst hast, bist du ein anderer Mensch. Du spielst ein Videogame, sagen wir jetzt mal. So sagen wir jungen Leute. Ein Videoplay. Und du zockst das, du daddelst das. First-Person-Shooter. Und dann bist du meinetwegen Master Chief. Ja, Master Chief. Relatable. Und dann frisst du den Pilz und dann bist du der Ultra-Master Chief. Mhm. Aber das war's dann auch. Da geht's dann nicht höher. Wohingegen in der echten Welt hast du immer noch was Krasseres. Und dann denkst du Altgriechisch und dann gibt's noch Sanskrit. Und das und große Latinum. Ey, wenn du in dem Zeitalter von Latein gelebt hast und das große Latinum nicht bestanden hast, dann warst du ein Vollidiot. Ja. Das stimmt. Hast du noch ein großes Latinum? Ich habe gar kein Latinum. Oh, guck mal, ich habe das Latinum. Ich war der Einzige in der Klasse, der kein. Weil du. Das, es hat gereicht, Latein mit einer 4 oder besser abzulegen. Wer war der Einzige in der Klasse, der ein etwas schlechteres als eine 4 hatte? Bingo! Florentinus, der Blühende. Der Trottel. Stefan ist ja griechisch. Stefan ist griechisch und heißt der lustigste Mensch der Welt. Ach, das passt ja. Tatsächlich, Spanisch hatte ich auch. Ich hatte Spanisch, Latein und Englisch als Fremdsprachen. Und ich habe mal, das ist mir neulich so eingefallen, in so einem komischen Tagtraum, wo ich mir dachte, das ist nicht meine Realität. Ich konnte mal fließend spanische Texte schreiben. Wirklich? Ja. Aber auch komplexe oder einfach ich nur? Ich konnte komplexe Gedichtsanalysen schreiben. Ich konnte sagen, dieser Junge springt da gerade in den Pool auf diesem seltsamen Wimmelbild, was wir gerade beschreiben müssen und so weiter. Ich konnte wirklich zwei Seiten Texte schreiben in Spanisch und ich habe keine Ahnung, was alle Wörter bedeuten jetzt mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich kann hola sagen, aber dann bei buenas tardes weiß ich schon nicht mehr, sagt man jetzt bueno oder Bene, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich kann nichts mehr sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin verloren im Spanischen. Aber ich habe mal Texte gesprochen, wo man sich auch fragt, da muss doch was falsch laufen im Schulsystem. Ich glaube aber, dass du es relativ einfach wieder neu lernen kannst. Ich glaube, wenn du es mal konntest, dann brauchst du wesentlich weniger Zeit, um das wieder zu reaktivieren. Ja. Also ich glaube, wenn du dich jetzt hinsetzen würdest, ich glaube, das Gehirn ist da schon clever. Das sagt so, oh, das brauchen wir jetzt gerade nicht, das stebe ich halt in den Schrank. Ja. So wie halt die alten. Oder man muss vielleicht Toys. So Assoziationen bilden. Also man muss vielleicht ein Sangria riechen oder sowas. Ja. Oder ein Sombrero aufsetzen. Aber man muss so ein paar Assoziationen wecken. Wir hatten ja damals eine Französischlehrerin, die sehr darauf erpicht war, dass wir nicht nur irgendwie Grammatik lernen oder dann Vokabeln, sondern dass wir sprechen können, dass wir frei sprechen können. Sie. Und das heißt, die hat uns relativ früh schon dazu motiviert, frei zu sprechen, ohne dass wir irgendeinen Wortschatz haben oder irgendwelche Grammatik kennen. Aber sie hat, und dann gab es mal zwei Arten von Schülern, die, die halt schüchtern waren und die dann wirklich nur die Worte gesagt haben, wo sie sich hundertprozentig sicher waren. Und die rumbullshitten und die, wo ich dazu gehört habe, einfach kompletten Nonsens reden. Und dann auf die Frage, was seht ihr auf diesem Bild? Einfach, oui, on peut dire, comment de France, magnifique, le baguette est très bon, fromage à Paris. Und ich habe noch wirklich vor meinen Augen in höchster Auflösung das Gesicht der Lehrerin, die wirklich hoch angestrengt mit zu einem Millimeter zusammengepressten Augen den Schüler immer angeschaut hat und so Großteil der Worte sind nicht mal annähernd im Französischen. Größte der Worte sind aus einem Song, einem französischen Song. Kennst du diesen Song noch? Das ist ein Megasong, der mich durch eine lange Zeit meiner Kindheit verfolgt hat. Eine viel zu was? Lange de Zeit. Ma promis? Ich weiß nicht, ich kann kein Französisch. Aber de ma promis, aber gehört, das hättest du gesagt. De ma promis. Das ist der Song. Was ein geiler Song, ich muss herausfinden, wie heißt. Wie ist denn nochmal diese französische Schlagersängerin? Der Computer Nummer 2 ruft für den richtigen Freund. auch ein geiles Video. Guckt euch mal Computer Nummer 3 an. France Gall. Sie kommt in der deutschen Show. Alter, sie kommt in der deutschen Show heraus. Eine Big Band spielt diesen catchy Song. Es ist eine unfassbare Stimmung. Was ein geiler Song, catchy, die eine Liveband spielt und hat immer diese Zwischenschnitte ins Publikum, wo Deutsche sitzen, die. In Anzug, in Abendgarderobe. Ich denke mir, ist es eine andere Sendung, die dazwischen geschnitten haben, wo die andere Publikumschnitte benutzt haben? Weil entweder die sitzen alle auf so einer Beerdigungsstimmung. Alle gucken so runtergezogen, die haben gar keinen Bock auf gar nichts mehr. Ja. Schon gar nicht auf France Gall, die da eine gute Zeit hat und einen guten Song performt. Ja, sucht mal auf YouTube France Gall und dann Computer und dann gibt's eine große, ich habe das erste Video findet. Und ich finde, die hat echt Ausstrahlung. Die hat so ein junges, viriles Ding, das da singt. Ja, ich finde aber auch so ein bisschen, das sind auswendig gelernte Schritte, die sie macht. Total, sie ist total steif, sie ist wesentlich steifer und holziger, als es heute Popstars sind, die natürlich perfekt tanzen können und so. Aber ich finde, dadurch hat es irgendwo was Natürliches, was offensichtlich ist. Aber es ist tatsächlich schwer, Konzerte wahrnehmen, ist ein interessantes Thema. Interessant. Vor kurzem war zum Beispiel Rocket Beans Geburtstag, Gebonstag. Und in Hamburg im großen Gloria-Theater. Und alle saßen und die Bühne war vorne. Natürlich, man sitzt auf einem Stuhl. Bühne sind vorne. Bühnen. Und dann gab es den Balkon links nach oben. Oh. Also der Zuschauer, der auf die Bühne schaut, muss nach links oben schauen. Yeah. Und da war die Band. Oh. Und dann gab es immer zwischen Umbaupausen oder so, hat die Band gespielt. Das heißt, alle saßen auf ihrem Stuhl und haben nach links oben. Und plötzlich geht schnellen alle Köpfe so nach links oben. Ja. So als hätte jemand laut geknallt. Und oben war die Band plötzlich. Und dann, also die Band, die ja durchaus, sag ich mal, auch Hip-Hop, Rap, also im Bereich der, sag ich mal, Sprechmusik und der Rhythmusmusik sich bewegt, also auch wirklich treibende Beats. Du bist ja um Jahre gealtert, tatsächlich in der letzten Woche. Präsentiert hat. Und da war es, glaube ich, schon. Treibende Rhythmen. Da glaube ich, war es schon schwer fürs Publikum, das adäquat aufzunehmen, weil man natürlich möchte man schunkeln, man möchte wippen. Ja, aber man sitzt halt auch in Englisch. Aber man sitzt halt und man guckt nach links oben, was die tanzunfreundlichste Pose ist, die man überhaupt haben kann. War ein tolles Event, das Publikum war super drauf, alles geil. Aber ich habe das gesehen und dachte mir, ihr macht es dem Publikum nicht leicht, jetzt eine gute Zeit zu haben. Man kennt ja auch in den Theaterstücken von Schulen meistens, oder schlechten Theaterstücken, gibt es ja immer diese Idee, man lässt jetzt mal Leute aus dem Publikum kommen. Das ist ja immer dieses, oder aus dem Publikum aufstehen. In so Theaterstücken, wo dann immer aus den Publikumgängen Leute auf die Bühne gehen. Also du meinst Schauspieler, die im Schauspieler, Publikum sitzen. Die im Publikum sitzen oder durch den Hintereingang auf die Bühne gehen und dann im Gang mal eine Szene spielen oder so. Mhm. Denn wir müssen ja die Grenzen der Bühnen aufsprengen. Und deswegen, und es gibt immer, also man muss sagen, gut 90% des Publikums drehen sich dann um, um da hinzugucken. Aber es gibt so 10%, die sagen, nope, no way, wo die Köpfe knallhart nach vorne gucken, auf die Bühne, wo nichts passiert. Licht ist doch aus. Es passiert nichts an der Bühne. Die haben der recht, Vorhang ist zu. Weil es hat durchaus einen Grund, dass die Bühne erhöht gebaut ist, sodass nicht nur die erste Reihe was sehen kann. Ja. Was aber bei Gangstücken nicht der Fall ist. Und ich kann gut nachvollziehen. Gangstücken, das ist ein Wort dafür. Herbert, der sich umdreht und einfach 3 Sekunden lang merkt, ich sehe gar nichts. Ja, einfach sich denkt, nope, ich sitze nach vorne. Aber es hat auch was, also ich finde, man muss wenigstens schön versuchen hinzugucken. Weil immer diese, wenn man dann diese oft der dann grauen Schöpfe sieht, die einfach dann nach vorne gucken, die einfach keinen Scheiß geben, die keinen Bock haben, das zu sehen. Ja. Die sagen, nö, ich guck dahin. Da soll das herrlich, herrlich. Und es gibt auch immer die 2, 3 armen Schlucker, die am Gang direkt neben den Schauspielern stehen, die den so Spot einfach komplett in die Fresse geballert bekommen. So, keine Rücksicht den auf. Auch viele angucken, den auch viele aus dem Publikum mit angucken, weil er auch Teil des Spots ist. Wo die einfach so die Definition von Kollateralschaden. So, wir wollen die Schauspieler sehen, aber Tante Erna und die kleine Trixi, die mitgekommen ist, die kleine Cousine, kriegt einfach ihre Netzhaut weggebrannt von dem Spot. Aber sie will natürlich auch die Stimmung, die illustre Stimmung des Stückes mitnehmen und grinst so halb und die Augen zu und man weiß nicht genau. Ja. Ach Gott, das ist schon unangenehm. Tatsächlich, früher im Mittelalter in Tagebucheinträgen hat man restauriert, in Tagebucheinträgen von Leuten, weil man wollte wissen, wie war Shakespeare? Wie wurde das damals aufgeführt? Und dann hat man, wer waren die Leute, die Shakespeare waren insgesamt? Was waren das für Leute? Und gibt es die Theorie, dass es die Queen war? Naja, Shakespeare was an Inside-Job. Sehr gut. Tagebucheinträge von Leuten, die sich Stücke angeschaut haben. Und damals hat man geschrieben, nicht I saw a play, sondern I heard a play. Also die Leute haben hingeschrieben, yesterday I heard a play of Shakespeare. Das waren so die ersten Twitter-Kommentare, die sarkastischen Twitter-Kommentare. Hashtag, baut mal die Bühne ein bisschen, damit man besser sehen kann. Vielleicht. Ja, vielleicht. Und man weiß nicht, entweder war es einfach ein anderer Sprachgebrauch, zu sagen, oder die haben Scheiß gesehen. Sie haben einfach nichts gesehen. Oder es könnte durchaus ein sarkastischer. Weil yesterday I smelled the people. I smelled a lovely play. Sehr gut, aber man weiß es nicht. Ist das Sarkasmus? Das geht notwendigerweise verloren. Es geht unter. Ey, ohne Scheiß, interessanter Gedanke. Das, was wir gerade machen, Comedy geht unter. Comedy ist immer im Zeitgeist zu verstehen. Damals, wenn die Gags gemacht hätten, keine Ahnung, verstehen total. Wir nicht. Wir nehmen gerade alles ernst, was sie schreiben, in dem Tagebuch eintragen. Und in 100 Jahren nehmen die alles ernst, was wir gerade sagen. Weil, woher willst du das denn wissen? Also es könnte ja tatsächlich, und ich meine, der hat sich Stücke von Shakespeare angeschaut, der hatte durchaus Wit. Da war Wit vorhanden. Da war Wit vorhanden. Also, das kommt ja nicht von irgendwo her. Wit. Whip. Und deswegen weiß man nicht, aber man ging davon, also entweder war der Fokus anders, dass die gesprochene Sprache im Vordergrund steht und wenn man, heute liest man die Theaterstücke ja oft, dass es viel verloren geht und das gesprochene Wort, als es hört, natürlich angebracht, weil die reden ja auch primär, da passiert ja nicht so viel visuell. Das stimmt. Von daher ist es durchaus angebracht zu sagen, hört, oder man sagt einfach, ja, die haben einfach nichts gesehen. Ja, man weiß es nicht mehr genau. Finde ich interessant. Ich habe auch einen Rubrikvorschlag gerade. Wow, ich finde es toll, dass du mitziehst, dass der neue Aktivismus in 2018 auf dich überschwappt. Ich nenne die Rubrik Late to the Party. Late to the Party. Finde ich denn gut. Wir sind nicht tagesaktuell, finde ich auch gut. Wir sind ein zeitloser Podcast. Und manchmal, wenn wir tagesaktuell sind, sind wir meistens ein bisschen zu spät. Und genauso in diesem Fall. Die vorangegangene Diskussion über Shakespeare. Osama Bin Laden. Es ist schon ein bisschen her, das Thema. Ja. Und ich kann es nicht fassen, dass wir das damals nicht mitbekommen haben. Aber als er wurde umgebracht und vor ein paar Monaten wurden die Rechner wurden ja auch konfisziert, die er hatte. Er hatte da gewohnt lange Zeit, da wo er dann getötet wurde, weiß ich gar nicht mehr genau, Saudi-Arabien oder sowas, weiß ich nicht genau. Er wurde dann, warum grinst du so? Afghanistan, glaube ich eher, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Er wurde umgebracht und hat dann seinen Rechner konfisziert und so. Und jetzt vor ein paar Monaten wurde bekannt gegeben, was auf seinem Rechner alles so war. Worms 3D. Ganz kurz, ich muss kurz sagen, also Animal Crossing, das Spiel Animal Crossing, sehr viel Anime, wirklich sehr viel Anime. Aha. Der Film Ice Age, der Film Cars, der Film Chicken Little, Shaun das Schaf. Und er hat viele YouTube-Videos runtergeladen. Runtergeladen. Also, man muss sich im Kopf behalten kurz, dass Osama Bin Laden hingegangen ist auf YouTube, den YouTube-Downloader aufgerufen hat, um diese Videos, die Osama Bin Laden so toll fand, runterzuladen. Ja. Für diese Videos wurden sehr viel Aufwand betrieben, um sie im internetfreien Raum zu gucken. Mr. Bean, Charlie Bit My Finger. Klassiker. Den muss man gesehen haben. Und Amazing Animated Optical Illusions. Wie konnte mega gut. Wie konnten wir das nicht wissen? Also Chicken Little. Cars. Ist ein guter Film. Cars ist kein guter Film. Ich finde es ein guter Film. Ich finde auch. Wo ist Up? Wo ist Toy Story? Wo sind die richtig guten Filme? Charlie bit my finger. Die Vorstellung, dass er Charlie bit my finger gesehen hat und nicht mehr konnte vor Lachen. Ja. Diese kleine amerikanische Familie. Übrigens. Ich vor allem dachte, das finde ich nicht nur jetzt lustig, lad das mal runter. Genau. Das finde ich Leute, in zwei Wochen auch noch lustig. Hey, Mohammed, lad mir das mal kurz runter. Ja. Und, aber die Vorstellung, dass der Charlie bit my finger so lustig findet und genauso wie wir versteht und, ja. Und ja, oder halt ganz anders. Rezipiert. Er nimmt das halt als die Degeneration des westlichen Menschen. Aber das guckt man sich dann so oft an? Ich weiß es nicht. Dass man es runterladen will? Aber hat er Kinder denn? Ja, ich glaube schon. Und offensichtlich Animal Crossing. Ich meine, hey. Ja, ich finde auch Animal Crossing gut. Sorry, nichts gegen Animal Crossing. Ist ein gutes Spiel. Ich finde auch Carson, ich finde auch Ice Age einen guten Film. Aber schon das Schaf. Was würdest du sagen, wenn man jetzt deinen Laptop konfiszieren würde? Wie gut beschreibt der Inhalt deines Laptops deine Persönlichkeit? Wenn du jetzt tot bist und man sagt, Laptop, guckt sich den an, würdest du sagen, das ist ein adäquater Spiegel deiner Persönlichkeit? Ich glaube, es ist ein adäquaterer Spiegel meiner Wirklichkeit als meine Wirklichkeit. Man nach außen hast du ja immer noch die Wahl, wie willst du sein? In einem intimen Raum, wie dem Desktop zum Beispiel, allein der Desktop, wie das aufgebaut ist. Bei dir sind ja, muss man sagen, 50 Ordner, verschiedene, viele heißen gleich auch und so weiter. Viele Dateien mit Nummern hinten dran, dass man schon weiß, okay, da ist was schiefgegangen und so weiter. Yep. Und bei mir ist schon ein bisschen aufgeräumter, auch ein bisschen Chaos, viele Ideendokumente und so. Ja, du hast Ideen oder was? Viele Bilder, wo ich mit Pokal und Medaillen bei Sportveranstaltungen stehe. Subtile Unterschied. Ich habe Dokumente, Stefan hat Ideendokumente. Viele Final Draft, Drehbuchdateien, okay, ein bisschen mal angefangen, ein paar zu Ende gebracht und so weiter. Und ich meine, ich glaube, im Teamraum des Desktops und des Browserverlaufs vor allem, glaube ich, spiegelt schon gut die Wirklichkeit wieder, die wahre Persönlichkeit. Ja, absolut. Aber ich lade auch YouTube-Videos runter, weil ich fahre viel mit dem Zug und da kann man sich oft auf das WLAN nicht verlassen und oft haben die gar kein WLAN. Deswegen lade ich auch viel runter und das macht tatsächlich großen Spaß. Da habe ich große Freude daran, das immer zu sammeln, zu gucken, oh, worauf hätte ich Lust jetzt in 4 Stunden, lade mir das alles runter und ich schaue vieles davon dann auch tatsächlich an. Ich habe, also kurz, behind Podcast-Ufo, wir haben nicht so viel zu tun gehabt im Jahreswechsel. Wir haben mal voneinander gelassen. Wir haben nicht viel voneinander gehört, mal eigentlich gar nichts. Wir haben wirklich uns verabschiedet ins Weihnachten, ins neue Jahr. Mhm. Und jetzt haben wir uns vor einer Woche wieder gesehen zum ersten Mal. Ja. Und dazwischen war Funkstille. Man muss ja auch mal, wir verbringen sehr viel Zeit, das ganze letzte Jahr haben wir aufeinander gehockt, wirklich richtig, fast 5 Tage die Woche, 24 Stunden, hart, anstrengend. Und haben dann noch Podcast-Ufo und so andere Projekte nebenbei gemacht. Und tatsächlich war es mal ganz gut, so ein bisschen voneinander zu lassen. Und dann fand ich es aber ganz toll, weil ich dann zwischendurch habe ich ein Lebenszeichen von dir bekommen. Ich wusste auch nicht, ist er noch am Leben? Was machst du jetzt? Kommst du mit einem großen Bart wieder? Hast du den Mount Everest bestiegen? Du hättest alles machen können. Das ist wie so diese typische Summer Break in Amerika, wo man danach wie ein neuer Mensch wiederkommt. Und ich wusste nicht, hat er sich verändert? Und dann kam plötzlich die Nachricht. Irgendwann, so es war Anfang Januar rum, kam dann so um 14 Uhr die Nachricht, Florentin Will benutzt jetzt Telegram. Und ich hab's gesehen. Ein neuer Mensch. Und dachte mir so, good for him. So, das war schön. Ja, wie so ein Elternteil, das sagt so, hey, aus dem wird noch mal. Ja, ich dachte mir so, okay. Er ist nicht ganz verloren. Nee, vor allem auch, weil es eine Kommunikations-App ist. Mhm. Ich finde gut, du gehst raus, du gibst dich selbst nach draußen und schreibst mit Leuten und kommunizierst mit der Welt. Fand ich toll einfach. Tatsächlich, heute ein alter Schulfreund von mir hat sich auf Telegram angemeldet. Und man kriegt dann diese Nachricht. Ja, man kriegt diese Nachricht. Und dann denkt man sich, oh Mist. Als ich mich angemeldet habe, haben auch alle diese Nachricht bekommen. Ja. Und dann fühlt man sich wie in so einer Schlangengrube, wo einen plötzlich alle angucken und so, was macht er jetzt? Schreibt er mir jetzt? Warum schreibt er mir nicht? Ich kenne ihn gut, ich will ihm schreiben. Warum schreibt er mir nicht? Soll ich ihm schreiben? Und dann ist man schon wieder in diesem Stand-off. Ja, ich habe mir gedacht, ich weiß, was los ist. Schön. Also, weil es auch so eine Uhrzeit war, wo man sich denkt, wo man sich vorstellt. Ich wusste ja, dass du arbeitslos bist und nichts zu tun hast und da zu Hause auf deiner Couch sitzt wahrscheinlich und betrunken oder keine Ahnung. Aber dass du dann einfach da so sitzt und dann plötzlich auf die Idee kommst, es für eine gute Idee zu halten, dir Telegram runterzuladen und es einzurichten. Fand ich toll einfach. Warum gab es eine Hintergrundstory? Ich bin total kommunikativ. Ich will alle Schleusen öffnen. Ja, genau. Wenn eben nicht. Naja, ich sag mal, wenn man auf den althergebrachten Kommunikationsplattformen vielleicht nicht mehr so viel Nachrichten bekommt, nicht mehr so viel, hey, der letzte Sketch war super, sondern vielleicht eher nicht so viel Kontakt, dann Sagt man, hey, aber dann Telegram, guck mal, was die bei Telegram ist so doch, machen. Was ist der, das USP von Telegram noch? Früher war es doch, dass die super verschlüsselt genau, waren. Genau, aber mittlerweile ist WhatsApp auch verschlüsselt. Also nochmal zur Frage, warum hast du den Telegram? Die haben gute Sticker. Die haben immer diese Sticker. Oder nicht. Und tolle GIFs. Und ja. Die haben auch Simpsons-Sticker zum Beispiel. Hitler-Sticker, viele Hitler-Sticker. Hitler-Sticker, alles. Ganz toll, Freddie Mercury. Du hast die Freddie Mercury? Nee, es gibt einen Sticker von Freddie Mercury. Ich habe mich schon relativ früh auf Sticker festgelegt, weil ich finde es dann immer gut, wenn man das durchzieht. So, und dann, ich habe leider mich auch, glaube ich, auf die falschen festgelegt. Yeah. Und zwar, da gibt es ja so ein paar vorinstalliert und dann, glaube ich, die anderen muss man sich irgendwie kaufen oder irgendwie tauschen mit anderen. Ich bin oder so. Mir nicht sicher. Aber, ja. Wenn da du vor allem mit dem Finger kurz abrutscht, bist du in einer ganz anderen Stickerwelt, wo du denkst, wow, okay. Und dann machst du langsam das Handy weg und wartest, bis es in Standby-Modus geht. Ja. Weil du plötzlich in einem, du kommst da nicht mehr raus. Du schaust keinem Sticker in die Augen, du weißt nicht, was jetzt passiert. Nee, auch so Katzen, wo man denkt, okay, alles klar, genug gesehen. Ja, ja. Ich habe mich für den Fuchsmillionär entschieden. Und ich glaube, es war eine schlechte Entscheidung. Es wirkte auf den ersten Blick so, Fuchs, woher hat er das ganze Geld her, dachte ich mir so, krass, ist ein Vorbild für mich, dieser Fuchs. Fuchsmillionär. Weil ich meine, ein Menschenmillionär ist schon mal beeindruckend. Wow, der hat was geleistet. Aber als Fuchs, ja, so viel mal, Geld. Ich meine, was Illegales im Spiel. Der Spähfuchs muss zwei Jobs schieben. Der Schwäbisch Hallfuchs und der Spähfuchs ist derselbe. Viele Füchse in der Medienwelt. Der hat zwei Jobs. Der kommt nicht mal mit einem Job in die Runden. Wen ging der andere Fuchs, ist Millionär. Peter Fox. Habe ich letztens gesucht. Hatte ich nur Ohrwurm nach. Es ist wesentlich komplexer und harmonisch interessanter als das, was wir gerade machen. Aber es ist schon ein tolles Album. Ja, und ich dachte, ich wusste nicht, was es ist. Und dann, das Problem ist, wenn man Zeit hat, je mehr Zeit man hat, desto mehr Zeit verschwendet man notgedrungen. Weil wenn du gerade irgendwie, keine Ahnung, Notarzt auf dem Weg zum, keine Ahnung, Leitplanke ist durch Brustkorb gebohrt und du hast einen Ohrwurm, denkst du dich, jetzt nicht wichtig. Aber wenn du zu Hause sitzt und jetzt dann denkst du, oh, ich könnte jetzt auch einfach die nächsten 13 Stunden meines Lebens damit verschwenden, nach diesem Song zu suchen. Yeah. Und dann tust du es und du denkst dir einfach, gut, der Tag ist vorbei, gute Nacht, die Sonne ist unten und ich gehe ins Bett und denkst, ich habe heute nichts erreicht. Nichts. Ich habe, wenn ich so eine Musikphase gehabt über Weihnachten und Neujahr, und ich habe einen ganz tollen YouTube-Channel entdeckt. YouTube-Empfehlung der Woche. Sehr gut, sehr, sehr gut. Adam Neely. Ja, dem folge ich auch, der ist richtig gut. Ist ein New Yorker Musiker, der zum einen Vlogs macht über seine New Yorker Musikszene und ganz interessant, wie er da rumtourt und coole Auftritte hat, der vor allem auch in einer Wedding Band ist. Er ist ein unglaublich begabter Jazzmusiker, hat auch einen Master oder keine Ahnung, auf jeden Fall doppelter Abschluss in Musik und Komposition. Einer der besten Bassisten, die ich jemals gesehen habe und er spielt auch auf Wedding in Wedding Bands halt einfach normale Bruno Mars Songs und so und begleitet das halt und ist einfach ein unglaublich guter Musiktheoretiker. Und er gibt sich immer richtig Mühe und macht ganz toll aufbereitete Musikvideos. Unter anderem zu solchen Themen wie, was sind überhaupt Töne, die wir wahrnehmen als Töne? Mhm. Und in Wahrheit sind es auch nur, sind Töne auch nur Rhythmen. Denn wenn du diesen, das, was ich gerade mache, auf den Tisch schaue, ein regelmäßiges Bum, Bum, Bum, wenn das beschleunigt, wird es zum Ton. Mhm. Und wenn in einer Zeit mehr Töne gemacht werden, mehr Bums gemacht werden, ist die Herzzahl halt größer. Mhm. Und deswegen wird es ein anderer Ton. Also Töne sind ja auch nur beschleunigte Rhythmen. Das, was auch ganz interessante Gedanken hat der und die führt er immer ganz toll aus. Und das sind wirklich auf jeden Fall abonnieren und macht Spaß. Und auch viel so Sachen wie Tonarten, ne? Ich glaube, das ist so ein Ding. Ja. Also wenn man. Aber man muss schon Musiknerd sein. Naja, ich ist immer, wenn man Musik, selber ein Musikinstrument gelernt hat, dann hat man grob eine Ahnung, was eine Tonart ist. Aber viele, das sind, glaube ich, Dinge, die Leute, die keine Ahnung von Musik haben, gerne benutzen, so Dur und Moll, aber nicht den Ansatz eine Ahnung haben. Er hat zum Beispiel sich die Frage gestellt, was ist die traurigste Tonart? Mhm. Weil tatsächlich fällt es auf, dass Leute, die besonders traurig schreiben wollten, die zum Beispiel Todesmärsche geschrieben haben, häufig, glaube ich, in S-Moll geschrieben haben. Und da hat man sich halt endlich gefragt, warum ist das ein traurigere Ton als alle anderen Tonarten? Und dann kommt er zum Beispiel auf so Themen, dass damals Klaviere anders gestimmt waren. Mhm. Und zum Beispiel deswegen, daran kann es liegen und so. Deswegen hat man auch oft anderen Tonarten komponiert und so weiter. Also, wenn man sich ein bisschen für Musik interessiert, macht es unglaublich Spaß. Diesem total spannend Typen und fällt genau in ein Thema rein, über das ich gerade nachdenke. Weil je mehr Zeit, ich habe viel Zeit gerade. Und je mehr Zeit man hat, desto mehr überlegt man sich, was man mit seiner Zeit anfangen. Ja. Und erstmal, wenn du einfach mal losgelassen wirst in Ferien, 2 Wochen, dann verplemperst du erstmal Zeit, bist den ganzen Tag am Computer. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, jetzt ich muss jetzt schon langsam überlegen, ob ich die Zeit nicht besser nutzen kann. Ja. Und das Erste, was einem, glaube ich, einem modernen Menschen heute einfällt, ist weniger Internet. Zu sagen, mal auch mal Bücher lesen, mal bei rausgehen. Das Erste ist bei mir kürzer schlafen. Echt? Ja, eher aufstehen. Ach so, ja, na gut. Das auch, aber vielleicht dann einfach zu sagen, okay. Aber dann überlegt man sich, naja gut, warum eigentlich? Und dann bin ich zwischen zwei Polen gefangen. Entweder weniger Internet benutzen, aka mal ins Museum gehen, mal ins Theater gehen, mal ins Kino gehen. Oder Internetzeit besser nutzen. Zum Beispiel, man klickt sich ja durch YouTube den halben Tag. Ja. Was kann man auf YouTube anschauen, was immer noch Spaß macht, aber die Zeit besser nutzt, wo man auch was lernt? Und ich meine, da gibt es viele Sachen, irgendwie, ich schaue mir stundenlang Dota-Videos an, irgendwie die 10 besten Dota-Kills und so, da lernst du gar nichts. 10 besten Jobs, bringt dir gar interessant. Ja, so arbeitsamt.de ja. Bin ich auch oft unterwegs. Ja, ja. Aber viele Sachen, und da möchte ich ein paar Sachen empfehlen. Oh, ich habe da in der Hinsicht auch, man kann kostenlos die, wie gesagt, Musik war ein großes Thema bei mir. Ich habe die Yale Music Classes gemacht. Mhm. Von der Yale University kann man einfach kostenlos, kann man sich da die Musik, glaube ich, Komposition ist, glaube ich, das Fach, dann tatsächlich kann man machen. Das ist toll. Weil man denkt jetzt sofort irgendwie an TED-Talks oder an irgendwie Vorlesungen. Aber es gibt ja auch gerade, finde ja, ich. Sorry. Hab sofort dran gedacht. Ich meine. Ja, worauf ich noch. Es gibt ja in dem Unterhaltungsbereich, wie Videospiele oder Popkultur, auch Kanäle, die sich dann irgendwie jeder kennt, Nerdwriter oder so, wo man sich auch mit so Video-Essays dann so irgendwie mit den Themen, die man eh schon kennt, irgendwie intellektuell auseinandersetzt und das irgendwie interessant ist. Und was zum Beispiel für Videospiele möchte ich empfehlen, Mark Brown macht sehr gute Videos zu Videospielen über Game Design, was dahinter steckt, wie verschiedene Spiele verschiedene Konzepte nutzen, was super interessant ist, okay. Was gerade auch für Pen and Paper und sowas, wo ich mich mit beschäftige, total interessant ist, wie geht man mit Toten um in Videospielen? Wenn jemand stirbt, was passiert dann? Da gibt es ganz viele verschiedene Arten, wie verschiedene Spiele das machen. Oder wie sind Dungeons designed und so. Also Mark Brown, ganz oder auch sehr einfach, simpel. Wenn man hier auf A drückt, dann kommt man über das Hindernis besser. Also wenn man hier Doppel-A macht, dann sehr also gut. Sowas vielleicht. Einfach. Mark mit K, Mark Brown. Und ich glaube, ein Favorit von uns beiden, auch Jenny Nicholson, können wir mal empfehlen. Jenny Nicholson! Jenny Nicholson! Eine bin ich vielleicht sogar die beste Bloggerin, wenn es um Star Wars, Popkultur, Video, Filmkritik geht. Die ist super. Und die hat jetzt sogar auch eine Webserie gestartet. Wirklich? Über so Cosplayer. Ich weiß aber gerade nicht genau, wie die heißt. Aber die findet ihr schon, wenn ihr sucht Jenny Nicholson. Die ist lustig, die hat einen super Humor. Sie liest auch manchmal so Fanfiction vor. Die hat ganz seltsame Pläne, die sich immer vornimmt und die begleitet. Und das ist, die hat einen ganz speziellen Humor, der einfach Spaß macht, den zu erkunden. Die hat super geilen Content, die redet über Filme, über Bücher. Es gibt ein extrem lustiges Video, wo sie Halloween-Kostüme anprobiert und vor allem so Halloween-Kostüme, die niemand kauft. Die immer übrig bleiben. Und das ist so lustig, weil man da in so einen Einblick in so eine Welt bekommt. Also Jenny Nicholson, Halloween, Costumes, Ultra. Und dieses Spaghetti-Kostüm, ich lag auf dem Boden. Es ist so lustig. Ich habe auch noch eine Empfehlung, die ich unglaublich lustig finde. Die Tochter von Larry David heißt Cassie David. Mhm. Und die ist unter anderem mit Pete Davidson zusammen, einer der jungen Leute von SNL, den wir auch cool finden, der macht auch coole Stand-Ups. So ein bisschen der Stefan Tietze von SNL, kann man sagen. Naja, der tätowiert ist, der cool ist, der Basketball spielt, also eine coole Version von mir. Ja. Wenn ich bei SNL wäre, Amerika leben würde, der auch eine crazy Story hat, sein Vater ist auch bei 9/11 gestorben, also der hat auch, das verwartet er auch in seinem Stand-Up. Und er ist mit Cassie David, der Tochter von Larry David, zusammen, was ich schon lustig finde, weil diese, daher kenne ich sie auch, weil das eine lustige Kombo ist einfach. Stell dir mal vor, dein Schwiegervater ist Larry David einfach. Wie unangenehm, aber auch ein bisschen. Und sie hat eine Webserie, die sie bei YouTube hochlädt. Weniger Budget als gute Arbeit. Also einfach tatsächlich eine Low-Key-Webserie, die so ein bisschen ist wie Curb. Alles im Internet hat weniger Budget als gute Arbeit. Das stimmt. Aber wo ist das Internet jetzt und wo ist gute Arbeit? Aber, und es ist wirklich so eine Curb-artige, es sind Larry-David-Gespräche, ja, die sie führt. Aber in unserer Generation, wo sie auf einer Party, wie sie mit Leuten spricht, die gerade irgendwie ein Date haben auf der Party. Also wirklich, es ist einfach die Tochter von Larry David. Es ist nicht nur von ihm, sondern auch von der Kunstfigur Larry David. Und es macht so Spaß, der zuzugucken. Guck dich an, Cassie David. Sehr gut. Nutzt das Internet besser und schaut euch gute Sachen an. Und hört nicht so einen Scheiß hier. Adam Neely, Mark Brown, Jenny Nicholson und Cassie David. Schreiben wir auch nochmal in die Videobeschreibung. Machen wir eh nicht. Aber richtig gute Sachen, guckt euch die mal an. Aber merkt man auch mittlerweile, ne? Die Leute gehen weg von Nicknames. die nennen sich, wie sie heißen. Jenny Nicholson, der YouTube-Kanal heißt einfach Jenny Nicholson. Ja. Und nicht wie früher, wo man sich dann Al-Blali genannt hat oder sowas. Das geht wieder echt stark weg davon. Ja, finde ich auch gut. Aber auch, es professionalisiert sich ja auch, ne? Also diese YouTuber sind ja auch dann Persönlichkeiten, die auch außerhalb von YouTube Werbekampagnen machen. Es sind Brands, es sind Leute, die mittlerweile Brand. Die größten, die, ja, sind Unternehmen. Sind, ich habe, wie bitte? Ich weiß nicht, ich genau. Ich habe es nicht verstanden, was du gesagt hast. Nee, ich habe die sind Unternehmen, wie meinst du das? Also im Sinne von im steuerlichen Sinne. Die jetzt, werden oder? Vermarktet wie Unternehmen. Wie im Unternehmen. Wie meinst du das? Ich hab gerade rumgebullshittet, okay? Ich habe gedacht, man hört mich eh nicht, weil du gerade laut sprichst und wollte so tun, als ob ich gerade auch was einen guten, interessanten Punkt mache und wollte im Hintergrund ein bisschen rumbrabbeln. Und dann ist es aufgeflogen, mein Bluff. Nein, die werden schon vermarktet. Große Influencer sind ja die neuen, die werden krass vermarktet. Das sind neue Produkte quasi. Wie ist eigentlich dein Nickname? Wie warst du früher in Foren unterwegs? Wie hieß du bei Quake oder was immer du ballerst? Bei Knuddels war ich damals, als Spy94. Spy. Das steht noch nicht in der Pufopedia. Doch, was, echt? Doch. Spy94. Ja. Wo ich heute drin war in der Pufopedia, weil jemand ein Foto von meinem. Ist das noch die Piratenfolge eigentlich, oder? Ach, die Piraten. Also, was gibt's noch über Piraten? Die haben Holzbeine. Ja. Piraten. Ungeheuer. Kraken, der Kraken. Säbel, Degen. Piratensäbel hatten die, ne? Unter anderem, ja. Hatten die Degen? Kann gut sein. Haben die gefechtet? Haben die gefechtet oder eher? Ich glaube eher gesäbelt. Da wurde eher gesäbelt. Ich glaube, es ist ein Dead End. Ich glaube. Ich überlege, diese Tiefseefische, gab es da nicht irgendeine große Entdeckung jetzt, dass die so ein Tiefsee, so ein Wurm, der irgendwas konnte, was andere nicht konnten? So ein Tiefseewurm. Wo ich mir auch mal denke, was heißt Tiefsee? Weil, ich meine. Oh. Ne, ich glaube, mehr als 10 Meter. Aber ganz, sorry, jetzt mal eine Meinung. Ist nicht das Meer primär der Meeresboden? Wenn man sagt, im Meer leben Tiere. Dann redet man vom Meeresboden. Was? Natürlich fliegen die auch, schwimmen die ja dann auch mal 10 Meter nach oben, aber die leben nicht einfach mitten im Wasser, sondern am Meeresboden. Naja, nee. Doch, natürlich. Viele Fische, die brauchen noch Sachen, Fische auch um zu nicht. Leben. Ja, oder an der Oberfläche halt. An der Oberfläche, wo Plankton und Algen rumwirren. Ja, aber wo schlafen die denn? Ja, die schweben rum. Glaubst du, die gehen unter? Glaubst du, wie glaubst du, die müssen nicht die ganze Zeit schwimmen, um zu schlafen? Die haben eine Blase in sich drin, die sich mit Sauerstoff aufbläst und wieder, damit die Höhe bestimmen. Glaubst du, die müssen die ganze Zeit paddeln, um oben zu bleiben? Nein, aber ich glaube, die legen sie auch mal hin. Ja, und dann treiben sie halt rum. So diese ich stelle mir jeden Fisch so wie so einen Nemo-Clownfisch vor, der halt in seiner Anemone lebt. Und andere Fische werden es ähnlich machen, weil es ein gutes Konzept. Es gibt wirklich Fische, die ihr Leben lang. Ja. Weder die Oberfläche noch den Boden. Na, das sehen. Bin ich mir nicht so sicher. Sondern immer in der Mitte hovern. Ich glaube, Oberfläche halt da, wo Nahrung ist. Ich glaube, Oberfläche ist schon ein Ding, wo oft Nahrung ist. Und Plankton und so ein Kram. Ich glaube nicht, dass die immer untergehen. Weil ich verstehe das immer nicht, wenn es heißt, okay, Tiefsee, oh, wir konnten jetzt mit unserem neuen U-Boot noch 100 Meter tiefer gehen und haben einen neuen Fisch entdeckt. What? Wo Florentin auch vom Laptop sitzt und sagt, ist das doch nötig? Was reicht jetzt wert? Nicht auch schön langsam? Haben wir genug gesehen. Dieser neue Fisch, der ist jetzt wirklich. Der geht nie höher und nie tiefer. Was ist der Fisch? Sorry, ganz kurz. Was ist der Fisch mit dieser Lampe vorne dran? Ist das nicht der beste Fisch aller Zeiten? Ist das ein Mythos? Ich habe Bilder gesehen. Das sah echt aus. Das ist ein Fisch, der hat so eine Lampe vor. Aber ist es nicht anstrengend? Und vor allem, du willst doch, es strahlt doch mehr in die Augen auch. Blendet doch auch massiv. Aber kann der die ausmachen? Also, jetzt wirklich, ist eine ernst gemeinte Frage. Kann man das ausmachen? Ich glaube nicht. Weil ein Glühwürmchen kann doch an- und ausmachen. Nein. Nein? Kann ein Glühwürm einfach sagen, oh, aus. Ja, ich dachte so halt wie Luft anhalten. So. Und dann geht's aus, dann geht's aber aus. Es hält's nicht lange aus. Dann geht's wieder an. Wenn es sich verstecken muss, ist doch mega dumm. Genau wie der Schneebär, der sich die Nase zuhalten muss, der Depp. Kann der nicht einfach eine. Ja, aber dieser Fisch mit der Lampe, das fand ich immer schon faszinierend. Weil zum einen ist ihm Dunkelheit so wichtig, dass er so weit unten lebt. Und es ist Teil seines Lebens. Auf der anderen Seite hat er aber gesagt, nee, was will er denn anleuchten? Wohin will er denn leuchten? Was will er denn sehen? Er ist wirklich Kilometer, das ist ja ein Tiefseefisch. Was will er denn ganz unten sehen, dass er eine Lampe braucht? Ja, vor allem, warum brauchen alle anderen Fische keine Lampe? Das stört mich an Evolution. Oder wissen wir nur nicht, dass sie eine Lampe haben? Wenn es für einen Fisch gut ist, eine Lampe zu haben, warum haben nicht alle Fische eine Lampe? Ich glaube, die Idee ist, dass er damit andere Fische anlockt. Weil der heißt ja Anglerfisch, was erstmal pervers ist, einen Fisch Anglerfisch zu nennen. Nach einem größten Feind des Fisches, nach dem Angler, das ist wie wenn du irgendwie eine Giraffe Jägergiraffe nennst oder Wilderergiraffe oder so, halt der größte Feind. Ja. Funktioniert nicht in meinen Augen. Anglerfisch ist mega, ist gemein. Mega herablassend. Ja, ist wie so ein Chicken Nugget Hähnchen. Das ist schon, ja. Man ist falsch einfach. Ja, Tiefseefische sind schon interessant. Manche können auch einfach, glaube ich, anhalten. Also einfach die Zeit anhalten für sich selber und leben dann einfach nicht. Die sind dann tot. Aber die können dann auch einfach sagen, jupp, jetzt lebe ich wieder. Also die können sich quasi einschläfern und dann auf Kommando wieder sagen, yo. Und dann frage ich mich, wer sagt dann yo? Ja, das Gehirn. Und dann frage ich mich auch, genau, aber wenn das Gehirn ja schon klinisch tot war, wer hat dann entschieden, wieder zu leben? Ja, das ist wie beim Urknall. Wenn vor dem Urknall nichts war, wer hat dann entschieden, wann es losgeht? So, ich erkläre es dir noch einmal. Oh nein. Dann ist auch gut. Infinite Monkeys. Stell dir Infinite Monkeys vor. Ganz viele. Du hast einfach keine Zeit. Stell dir eine nie endende Anzahl von Affen vor, die an einem PC sitzen und tippen. Dann gibt's einen Affen, der auf dem ersten Versuch Shakespeare schreibt. Richtig, genau. Ja. Aber also das spielt Zeit keine Rolle. Richtig. Aber die Unendlichkeit der Affen steht ja sinnbildlich für die Unendlichkeit der Zeit vor dem Urknall. Heißt, davor passiert nichts. Irgendwann hat jemand sofort, also davor ist nichts, weil sofort unendlich viel Zeit davor war und deswegen sofort der Urknall entsteht. Und alle anderen Dinge, die also passieren. Ist unendlich viel Zeit gleich gar keine Zeit? Gleich unendlich viele Affen. Gleich gar keine Zeit. Aha. Gleich kein Affe. Aber gab es nicht vor dem Urknall gar keine Zeit erstmal? Ja. Also unendlich viel Zeit? Ja. Das ergibt sogar Sinn. Ja. Gut, Stefan. Danke. Hat mir gefallen. Nee, das war ein kleiner Impulsreferat. Nee, finde ich gut. Kurz ein paar, wollen wir ein paar organisatorische Sachen abhaken? Gerne. Vielen Dank für die vielen Leute, die sofort auf Kaufen geklickt haben, als wir unsere Tour veröffentlicht haben. Vielen, vielen Dank, das ist mehr cool. Ja, wir sind Tour gespannt. Ist ausverkauft. Tour ist ausverkauft. Und auch an der Stelle nochmal ein lieb gemeinter, durchaus netter Rat. Ihr müsst uns nicht anschreiben, ob es noch Karten gibt. Es gibt keine Karten mehr. Wenn auf der Seite steht ausverkauft, gibt es keine Karten. Wir haben rückblickend, glaube ich, mehr Leute traurig gemacht als glücklich damit. Ja, aber das macht man immer. Ja, ich finde es aber auch ganz gut, weil man hat das Gefühl, also man kann Leute, also ich habe das Gefühl, wir haben die Leute besonders glücklich gemacht, die Karten haben. Und ich habe auch das Gefühl, angenommen, man macht mal irgendwann noch mal Shows, dann macht man die Leute auch noch glücklich. Ja, aber vor allem, was heißt Glück? Sind Glück wirklich die Befriedigung? Was ist Glück? Eines Wow! Oh mein Gott! Was war das denn? Oh, ich stehe nicht auf dem Tisch gehauen, so doll, dass irgendwo was runtergefallen ist. Netzteil. Okay. Ist denn Glück wirklich die Befriedigung eines Wunsches oder nicht vielmehr die Erzeugung eines Wunsches? Verstehst du? Oh mein Gott! Gut, das ist eine gute Folge. Dankeschön. Wir machen Fortschritte. Aber auch da nochmal wirklich, ihr müsst uns wirklich nicht anschreiben, ob wir noch Karten haben. Weil es gibt keine Karten mehr. Wir machen das nicht so, dass wir sagen, hey, wir verkaufen 100 und behalten 100 zurück für Leute, die nicht fragen. Mir gefällt, wir verknappen künstlich den Markt. Das gibt wirklich ja interessant. Also es gibt interessante wirtschaftliche Aspekte. Okay, ja, sorry. Du eilst voran. Nee, ich wollte nur wieder ein Impulsreferat halten. Du schießt entlang, Stefan. Die haben gerade erst verstanden, was der Urknall ist. Nächste Woche erkläre ich dann, was künstlich den Markt zu verknappen heißt. Und die ersten haben auch unsere T-Shirts gekauft. Unsere neuen heißen Merch. 2,5 Bam! Jahre musstet ihr unter minderwertigen Merch leiden. Jetzt gibt es neuen Merch und viele haben auch schon was gekauft und schon Bilder gepostet. Sieht super aus. Es gibt Probleme mit den Größen, glaube ich. Ja. Aber da guckt, wie gesagt, wenn ihr ein T-Shirt kauft und es passt euch nicht, kauft neues. Und daran könnt ihr euch hocharbeiten. Wenn es zu großes, kauft ein kleineres. Wenn es zu kleines, kauft ein größeres. Das ist dieses System. Und genau. Und bald gibt es auch Hoodies. Exklusiv-Info. Mega geil. Bald gibt es Hoodies. Totaler Sellout jetzt einfach. Kauft die Beutel. Es sind noch nicht so viele Beutel weggegangen. Ja, wir lassen uns melken. Komplett. Ja, ja. Ist doch gekommen. Was soll's? War Star Wars Episode 8 eigentlich die Szene mit dieser Kuh, die gemolken wird? War das eine Metapher für das Star Wars Franchise wird gemolken? Franchise wird gemolken. Ja, vor allem dann sagt Luke, sagt er so auch, ja, sorry. Sein Blick sagt ja sowas wie, ja, was soll ich machen? Ja. Ich gehöre halt mit dazu, ich muss es halt jetzt machen. Vor allem so. Luke sagt das. Und Rey sagt so, muss es wirklich gemolken werden? Oder bin ich nicht der Beweis dafür, dass es doch eine neue Geschichte ist? Ja, aber gut, Luke sagt, das ist das Einzige, woran ich überleben kann. Diese Milch ist das Einzige, woran ich mich ernähren kann. Wo Mark Hamill sich eigentlich selber gespielt hat. Es ist ja auch eine Metapher, die im Film immer wieder aufgegriffen hat. Das Alte gilt es zu überwinden. Und das Alte ist die ekelhafte sterben. Milch. Lass die man los! Immer, ja, der geht du hältst Tag. Immer noch fest! Ja, eben. Und deswegen, die Milch ist stellvertretend für das Alte, das überkommen werden muss im Film. Was der Film dann leider nicht einlöst. Ja, aber ich war sagen würde, das Konzept ist doch ganz gut. Ich finde die Diskussion, muss ein Film immer Fragen beantworten oder reicht sich auch mal interessant Fragen zu stellen? Aber nein, ich finde nur, dass der Film nicht das Thema von Neuanfang die ganze Zeit bespielen kann, wenn er strukturell und von der Narrative her exakt dasselbe macht wie immer. Ich muss noch ein bisschen mehr über Star Wars reden. Nein, dafür hast du deinen eigenen Podcast. Ich glaube, ich muss noch mehr was. Ich sollte noch mal meine Meinung zu Star Wars Episode 8 irgendwo sagen. Schau noch mal bei Kino Plus zu sein. Schau noch mal, brich während der Sendung rein und sag, sorry, ich wollte noch mal eine kleine Sachlichkeit sagen. Die Fans haben Unrecht, ich habe Recht. Ja. Das ist auch interessant. Meinung zu Filmen ist interessant. Da hat sich auch viel getan. Weil man mittlerweile im Internet, wo so viele Meinungen gibt und so viele Leute, die man mag oder nicht mag, die man einfach kennt, die da sich hinstellen und die Meinung sagen zu dem Film. Mittlerweile geht es darum, dass man sich in dieser Flut aus Meinungen den sucht, der die gleiche Meinung hat. Mhm. Es geht nicht mehr darum, jemand unterhaltsam zu finden, wo man eine neue Perspektive will. Wo man versucht irgendwie, so habe ich den Film noch nicht gesehen, wo man zumindest mal versucht, seinen Horizont ein bisschen zu erweitern oder zumindest eine Alternativmeinung mit der seinigen im Kopf konkurrieren zu lassen. Nee, man sucht einfach sich mittlerweile den, der die gleiche Meinung hat und schreibt drunter, ja genau so, du hast recht, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr entsteht, dass durch eine starke Meinung man das Gefühl hat, man würde sich auch gut mit der Thematik auskennen. Also, was ich oft höre bei Star Wars jetzt zum Beispiel, sind Aussagen wie, der Film wäre besser gewesen, wenn Person X gestorben wäre, Person X nicht gestorben wäre, egal was. Aber das impliziert ja, dass dieser Kritiker mehr Ahnung von Storytelling hat und die besseren Entscheidungen treffen würde als der Regisseur. Vor allem, es geht nicht bei Filmkritik geht es nicht darum, sich mit Filmen auszukennen. Es geht auch nicht darum, einen Film schreiben zu können, besser machen zu können. Es geht einfach darum, Filmkritik ist eine neue Form, ist eine Form der Unterhaltung, ist eine Form, vor allem der Perspektiven und was helfen soll, eine Kunstform noch anders wahrzunehmen. Und es ist vor allem Unterhaltung. Lest euch mal, da gibt es doch diese tollen Texte von Lessing, oder nicht? Der über Filmkritik gesprochen hat oder Theaterkritik und Kritik, nicht Filmkritik, Entschuldigung. Aber der über Kritik geschrieben hat, ich weiß nicht, wie der heißt, aber so ein ganz berühmter Essay. Über die ästhetische Erziehung des Menschen? Ja, vielleicht war es das. Vielleicht. Aber das ist typisch Deutschunterrichtsmaterial, wo man mitbekommt, was Filmkritik eigentlich leisten soll. Total, aber ich finde, es ist interessant, weil ich finde, es ist ein essentiell komplett unterschiedlicher Vorgang, etwas zu konsumieren und etwas zu produzieren. Und es gibt viele Menschen, die von ihrer Fähigkeit zu konsumieren, sage ich mal, die kennen sich wahnsinnig gut mit Star Wars aus, die kennen alles, die verstehen genau, wie der Film gemacht ist, aus einer Konsumentensicht und projizieren das darauf, dass sie auch gut produzieren könnten und dann durchaus sagen, wie es wäre besser gewesen, wenn. Was einfach völlig falsch ist, was nicht stimmt. Nur weil du viele Filme anschaust, hast du keine Ahnung, wie Filme gemacht werden. Wohingegen man als Filmkritiker auch sagen kann, ich bin der Meinung, wenn das so anders gewesen wäre, hätte ich es besser gefunden, hätte es mir besser gefallen. Ich weiß nicht, du kannst sagen, ich fand es nicht gut und ich fand es aus den Gründen nicht gut. Aber zu sagen, es wäre besser gewesen, wenn das anders wäre. Ich hätte es besser gefunden, wenn es anders gewesen wäre. Okay. Man weiß nicht, was da dran hängt an dieser Entscheidung. Der Filmmacher hat ja einen Grund, warum die Figur stirbt. Natürlich. Und das hängt an ganz vielen anderen Entscheidungen drin und passt genau in die Narrative. Und der Konsument, dem gefällt vielleicht der eine Moment nicht, aber er versteht nicht, dass vielleicht wegen dem Moment viele andere Momente im Film total gut funktionieren, die er mag, aber er checkt nicht den Zusammenhang. Ja, es gibt auch sehr viele schlechte Filme, wo Aussagen diesbezüglich funktionieren, aber ich verstehe schon, was du meinst. Das sind der normale Filmkritiker, sollte das vielleicht da vorsichtig sein. Wir waren mal ein Comedy-Podcast. Wir waren mal ein Piraten-Podcast. Glaubst du, Piraten kommen noch mal? Was ist gerade in eigentlich? Superhelden sind so ein bisschen auf dem Abstieg. Ja. Bitcoin sind in. Bitcoin. Jetzt gibt nur noch Filme. Niemand macht mehr Filme, niemand macht mehr Musik, alle machen. Ey, Dokumentationen sind in, habe ich das Gefühl. Dokumentationen sind die neuen Filme, fast schon. Bei Netflix und so, die ganzen Dokumentationen, die reinkommen. Und meine Prognose: Gespräche werden wieder in. Mhm. Auf Netflix, jetzt gestartet, neue Serie. David Letterman im Gespräch mit berühmten Menschen, Folge 1, Barack Obama. Gute Folge. Komisch, dass es nur eine Folge ist, weil man denkt sich, oh geil, da binge ich jetzt 5 Folgen. Nein, eine Folge. Das wäre eine Doku, dachte ich, wo er mit Barack Obama spricht. Es hat auch was Dokumentarisches, weil das ist immer so, man spricht über, damals, als du über die Brücke gelaufen bist. Schnitt zu, David Letterman steht auf der Brücke. Wo man nicht weiß, war der vor dem Gespräch bei der Brücke und die wollten das auf jeden Fall ansprechen? oder ist er nach dem Gespräch zur Brücke gefahren? Oder weil steht er im Greenscreen und ist gar nicht wirklich an der Brücke und die Brücke wurde nachträglich eingebaut. Aber da denke ich mir so, komisch, aber toll. Und Gespräche, so Live-Podcasts gibt es viele, das ist in Amerika ganz groß, so auch Podcasts, wo irgendwie große, auch intellektuelle Podcasts, viele Live-Podcasts machen. Ich glaube, das Gespräch kommt zurück als trendiges Unterhaltungs. Stimmt. Ich finde, sobald Gespräche nicht gestaged sind, habe ich völlig das Interesse an Gesprächen. Weil niemand muss sich Mühe geben in dem Gespräch. Außer um unangenehme Momente zu verhindern. Wir müssen gerade verhindern, dass es unangenehm wird. Sobald wir schweigen, wird es unangenehm. Also reden wir. Das ist mein einziger Beweggrund, warum ich auch meinen Mund aufmache mit Menschen. Deswegen einfach nach Hause gehen. Oder zu Hause ist es nicht unangenehm, wenn man schweigt. Wenn ihr Kollegen seid von anderen Menschen, wenn ihr arbeitet mit anderen Menschen, sprecht die auf dem Weg zur Arbeit nicht an. Nein. Tut das nicht. Heute Morgen, holy shit, ich saß im Zug, in der Bahn zur Arbeit und jemand setzt sich zu mir. Und ich gucke hoch und ist ein Arbeitskollege. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du dich gerade hingesetzt, weil du mich gesehen hast? Oder hast du mich jetzt gerade erst gesehen und regst dich genauso auf, dass du gerade neben mir sitzt, wie ich mich über dich? Und er so, nö, ich hab dich gesehen und hab mich hingesetzt. Und dann dachte ich mir, okay, sorry. Natürlich freue ich mich auch, dich zu sehen. Und dann hat er sein Handy rausgeholt und nicht mit mir geredet. Für den ganzen Weg zur Bahn. Und ich habe aber dann natürlich dann meinen Kopfhörer rausgemacht und habe auch nicht mehr Musik gehört und so, weil ich halt diese Situation gerade als unangenehm empfand. Ich kann jetzt nicht einfach weitermachen mit dem, was ich gemacht habe. Ich kann nicht wieder Musik hören, ich kann nicht wieder auf mein Handy schauen. Er schon, für ihn war das cool. Sprecht keine Leute an, sprecht nicht miteinander, vor allem nicht morgens. Macht es einfach nicht. Kleiner Tipp. Ich habe den Tipp aller Tipps, ganz kurz. Ich kann es nicht fassen, dass ich noch nicht eher drauf gekommen bin. Aber das ist also alle reden von Lifehacks und dann kommen sie mit so lustigen kleinen Ideen, wo man sagt, ja, werde ich nie machen. Nee, macht man auch nicht. Was man machen sollte, ist Briefe kostenlos verschicken. Jeder von uns kann Briefe kostenlos verschicken. Schreibt einfach als Absender den Namen eures Empfängers hin und frankiert das Paket, frankiert den Brief nicht. Schmeißt einfach, weil Briefe werden dann zurückgeschickt zu dem Absender. Und wenn du in den Briefkasten einen Brief schiebst mit dem Absender des Empfängers, ja, ich schreibe Florentin Will als Absender drauf. Muss der und schmeißt letztliche Empfänger dann nicht was zahlen? Nein! Es wird dann zurückgeschickt zum Absender. Also ich schreibe. Wenn der sagt, wir konnten den Brief nicht zustellen, aber dabei habt ihr den Brief zugestellt. Ja, aber dann muss der, aber der Empfänger muss mitspielen. Klar muss er mitspielen. Kannst du mir vorher sagen. Aber ohne Scheiß, ich finde es. Das ist echt eine. Aber. Also du schreibst als eigentliche Adresse schreibst du irgendeine Fantasieadresse an. Wenn oder irgendeine, die es nicht gibt, oder irgendwas. Und als Absender schickst du die eigentlich Empfängeradresse. Ja, du kannst einfach die Adressen tauschen und reinschieben. Ohne Briefmarke. Und es kommt an. Getestet für euch. Ja, wenn du die Adressen tauschst, dann kriegst du den Brief selbst. Ihr dürft nicht den Fehler machen, eine Briefmarke drauf zu machen. Das ist die Idee des Tricks. Ja. Es funktioniert. Wie viel Geld hast du dadurch schon gezahlt? Ich habe gezahlt, weil ich halt ich schicke neuerdings viele Briefe, was ich vorher nicht gemacht habe. Deswegen habe ich drauf gezahlt. 10, 15 Euro. Ich schicke jetzt Briefe ab, die ich sonst gar nicht erst geschrieben hätte. Und dadurch bezahle ich dann doch mehr Geld, als ich eigentlich gespart habe. Das ist ja brandheiß. Aber es ist bist du wirklich der Erste, der ich weiß es nicht, ich habe es auch noch nicht gegoogelt. Ich finde es die genialste Idee aller Zeiten. Ich sollte jetzt aufhören, irgendwas anderes zu machen. Vor allem, ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, und der hat irgendeinen Bekannten, der in den USA. Und der ist unglaublich reich, hat ein Riesenvermögen, weil er eine Sache in seinem Leben gemacht hat. Er hat sich die Seite stamps.com gesichert. Mhm. Briefmarken.de. Mhm. Halt in Amerika. Und irgendwann hat ihm die Postal Service, US Post, hat ihm gesagt, du kriegst 20 Millionen Dollar. Ja, Alter. Leben. Aber da frage ich mich immer, woher weißt du, dass 20 Millionen genug sind? Weil angenommen, jemand kommt und sagt 20 Millionen und du sagst, ja, und diese Trottel, wir hätten dir auch 200 gegeben. Aber du hast schon über 20 Jahre gesagt. Ja, und wirst du dann, bist du dann glücklich mit deinen 20 Millionen? Ich glaube doch. Wahrscheinlich schon. Ja, natürlich. Ich meine, es gibt einen Punkt, wenn es nur 20.000 gewesen wäre. Und du denkst, ich hätte auch 20 Millionen. Ja, dann ärgerst du dich den Rest deines Lebens und kannst deine 20.000 nicht geben. Du hast aber bei 20 Millionen so eine gewisse Grenze überschritten. Das stimmt. Es gibt einen Punkt, wo es wirklich egal ist. Ja, genau. Ja. Aber das ist schon interessant. Vor allem, ich habe immer gedacht in meinem Leben, ich habe immer mit dieser kruden Theorie rumgelaufen, dass ich dachte, alle Menschen sind irgendwie gleich glücklich. Die reich sind, haben halt einen hohen Lebensstandard. Um den zu erhalten, müssen sie Risiken eingehen und haben Druck von außen, haben Angst, das Geld zu verlieren, haben andere Probleme. Aber dann gibt es einfach solche Beispiele, wo ich mir denke, der hat nichts dafür getan, außer hat einmal diese Idee gehabt und hat dann das beste Leben aller Zeiten. Krass. Genau wie das beste Leben aller Zeiten haben auch Musiker in Bands, die nichts dafür tun müssen. In jeder Band gibt es einen Genie, der die Songs schreibt und der auch dafür verantwortlich gemacht wird, wenn das nächste Album nicht gut läuft. Der natürlich auch das ganze Lob bekommt, aber da ist immer einer, der Bassist zum Beispiel, der keine Ahnung von nichts hat, der nicht mal gut Bass spielen kann. Ja. Der ist einfach dabei, aber befreundet mit dem. Oder ist der Cousin des Genies. Aber es ist immer einer in der Band, der noch nie einen Song geschrieben hat, der okay Bass spielt, aber dann auf den Konzerten trotzdem alle Groupies abbekommt und halt auch Großteil des Geldes halt mitnimmt. Wer war das bei Binky sagt Puh? Wer war das Genie? Du warst das Genie? Nee, ich war nicht das Genie. Ich war der profitiert hat. Der profitiert hat vom Genie der anderen. Okay. Ich habe nächste Woche noch eine Podcast-Empfehlung. Nächste Woche? Darauf könnt ihr euch freuen. Nächste Woche? Ja, nächste Woche. Wir sind durch. Und nächste Woche hast du eine Podcast-Empfehlung raus? Nächste Woche habe ich eine Podcast-Empfehlung raus. Freunde, passt auf, da kommt was auf euch zu. Bis dahin, wir haben einiges empfohlen, ihr könnt jetzt gerne weitermachen, ihr müsst nicht weiter Podcasts hören, schaut euch tolle Sachen auf YouTube an, ansonsten wünschen wir euch eine fantastische Woche, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sprich ruhig für mich, ich wünsche euch vielleicht keine fantastische Woche. Schaut mal bei Love Your Artist vorbei, da könnt ihr tolle T-Shirts kaufen und ansonsten noch viel Merch, falls ihr... Auch wenn die Seite relativ unübersichtlich ist. Ich habe es nur gefunden, wenn man loveyourartist.de/das Podcast-UFO eingibt. Ja. Naja. Alles klar. Macht's gut, schöne Woche, ciao! Geben wir ab, macht's gut, ciao!